Das Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen kämpfte. Der Beherrscher der Küberei, König Polyander Partobon, war ein großer Krieger. Er huldigte aber den Methoden der modernen Strategie und über alles schätzte er deshalb die Kybernetik als Kriegskunst. Sein Königreich wimmelte von Denkmaschinen, denn Polyander bestückte alles damit, was nur anging, und nicht etwa bloß astronomische Observatorien oder die Schulen. Nein, in jeden Stein auf der Landstraße ließ er ein elektrisches Kleinhirn einbauen, auf das es die Wanderer laut vor dem Straucheln warne. Und ebenso in alle Masten, Mauern und Bäume, damit überall der Weg erfragt werden konnte. Unter die Wolken, damit der Regen im Voraus verkündet würde, und in alle Berge und Täler. Kurzum, auf der Küberei konnte man keinen Schritt tun, ohne über eine denkende Maschine zu stolpern. Schön war es auf dem Planeten. Denn nicht nur das längst Bestehende ließ der König Kraft seiner Erlasse kybernetisch vervollkommnen. Seine Gesetze bewirkten oft auch völlige Neuordnung. Somit produzierte sein Königreich Küberkrebse und summende Küberwespen, ja sogar Küberfliegen, und mechanische Spinnen fingen sie weg, wenn sie sich zu stark vermehrt hatten. Auf dem Planeten säuselte Küberdickicht im Küberforst, da sangen Küberkästen und Küberfiedeln, doch außer diesen zivilen Einrichtungen gab es doppelt so viele militärische, denn der König war ein ungemein streitbarer Feldherr. Im Tiefbau seines Palastes hatte er eine strategische Rechenmaschine von schlechthin außerordentlicher Tapferkeit. Er hatte auch andere, kleinere und überdies küberkalibrige Maschinengewehrdivisionen und so manche gewaltige dicke Küberta und Zeughäuser voll anderer Waffen jeder Art und voll Pulver. Ein einziger Mangel plagte ihn, und er litt darunter sehr. Er hatte nämlich keinerlei Feinde oder Gegner, und in sein Reich wollte durchaus niemand einfallen, wobei sich doch zweifellos unverzüglich des Königs treuender Mut und strategischer Verstand offenbart hätten, ebenso wie die schlechtweg einzigartige Wirkkraft der Küberbewaffnung. Mangels natürlicher Feinde und Angreifer ließ der König von seinen Ingenieuren künstliche erbauen und führte Krieg gegen sie und siegte immer. Das waren aber wahrhaft furchtbare Märsche und Schlachten, und nicht wenig Einbuße erlitt dabei die Bevölkerung. Die Untertanen murrten, wenn ihnen der Küberfeind gar zu zahlreich Dorf und Stadt verheerte und wenn der synthetische Widersacher sie alle mit flüssigem Feuer übergoss. Ja, selbst dann erfrechten sie sich, Missvergnügen zu äußern, wenn als ihr Erlöser und als Verderber des künstlichen Feindes der König höchst selbst heranrückte und im Sturm alles einäscherte, was ihm nur unterkam. Oh, die Undankbaren! Sie mäkelten auch dann, obwohl dies doch zu ihrer Befreiung geschah. Die Kriegsspiele auf dem Planeten bekam der König endlich satt, und er beschloss, weiter auszugreifen. Schon erträumte er sich kosmische Kriege und Vorstöße. Sein Planet hatte einen großen Mond, der war völlig wüst und leer. Der König belegte die Untertanen mit hohen Abgaben, so dass er die Mittel erhielt, um auf jenem Mond ganze Heere aufzubauen und neue kriegerische Szenerie zu gewinnen. Die Untertanen zahlten die Abgabe sogar gern, weil sie annahmen, König Polyander werde sie nun nicht mehr mit der dicken Küberta befreien oder auch die Stärke seines Kriegszeugs nicht mehr an ihrer aller Häuser und Köpfe erproben. So bauten denn die königlichen Ingenieure auf dem Mond eine erlesene Rechenmaschine, die ihrerseits allerlei Heere und selbstfeuernde Waffen hervorbringen sollte. Zunächst erprobte der König die Tüchtigkeit der Maschine bald so und bald so. Und einmal befahl er ihr telegraphisch, sie solle einen Elektrokrach erzeugen. Denn Polyander war neugierig, ob seine Ingenieure wahrgesprochen hätten, dass nämlich die Maschine alles könne. Wenn sie alles kann, so dachte er, dann soll sie eben krachen. Dem Text der Depesche widerfuhr jedoch eine kleine Entstellung, und die Maschine empfing den Befehl, dass nicht ein Elektrokrach, sondern ein Elektrodrach von ihr auszuführen sei, und nach besten Kräften befolgte sie die Weisung. Damals führte der König noch einen weiteren Feldzug, um Provinzen des Königreichs zu befreien, die von den langen Küberkerls besetzt worden waren, und so vergaß Polyander jenen Befehl an die Mondmaschine. Doch da begannen riesige Felsstücke vom Mond auf den Planeten herabzusausen. Der König wunderte sich, denn eines fiel sogar auf einen Palastflügel und zerstörte die ganze Kollektion von Küberbolden, Kobolden mit Rückkopplung. Sogleich telegrafierte der König höchst erzürnt der Mondmaschine, wie sie sich zu solcher Tat erdreisten könne. Sie aber antwortete nicht, weil sie nicht mehr vorhanden war. Der Drache hatte sie verschlungen und zum eigenen Schweif aufbereitet. Der König entsandte eilends eine ganze gewappnete Heerfahrt auf den Mond und stellte an ihre Spitze eine gleichfalls sehr tapfere Rechenmaschine, auf dass sie den Drachen vernichte. Doch es blitzte nur und knallte, und schon war es aus mit der Maschine und mit der Heerfahrt. Denn der Elektrodrach kämpfte nicht so als ob, sondern ganz wirklich. Und dem Königreich und seinem König gegenüber hatte er die übelsten Absichten. Der König schickte auf den Mond Generäle als Kyberäle und Obristen als Kybristen und zuletzt sogar einen Kyberissimus. Doch auch dieser richtete nichts aus. Der Wirrwarr dauerte nur ein wenig länger, indes der König von der Palastterrasse aus durch ein Fernrohr zusah. Der Drache wuchs, und der Mond wurde immer kleiner, weil ihn das Ungetüm Stück für Stück auffraß und zum eigenen Körper umformte. Der König und seine Untertanen sahen, dass es schlimm um sie stand. Denn war erst der Boden unter den Füßen des Elektrodrachen verbraucht, so musste sich dieser unweigerlich auf den Planeten und seine Bewohner stürzen. Der König sorgte sich sehr, doch er sah keine Abhilfe und wusste nicht, was er tun sollte. Maschinen ausschicken? Schlecht, denn die gehen verloren. Selber ausrücken? Auch schlecht, denn dort oben ist es gruselig. Auf einmal hörte der König mitten in toter Nacht im Schlafthronsaal den Telegraphen klopfen. Das war der königliche Apparat, ganz golden, mit brillantenem Schreibstift und mit Verbindung zum Mond. Der König sprang auf und lief hin, der Apparat aber machte Klopf, Klopf und Klopf, Klopf, einmal ums andere und klopfte dies Telegramm hervor. Der Elektrodrach gibt bekannt, hinwegscheren möge sich Polyander Partobon, denn ich, der Drach, will mich auf seinen Thron setzen. Da erschrak der König und zitterte über und über. Und so wie er war, in Nachthermelin und Pantoffeln, lief er in den Tiefbau des Palastes. Dort stand die strategische Maschine. Sie war sehr alt und sehr weise. Noch vor dem Aufkommen des Elektrodrachen hatte sich der König über eine militärische Operation mit ihr zerstritten. Deshalb hatte er sie noch nicht um Rat gefragt. Jetzt aber war ihm nicht nach Zwistigkeiten zumute, er wollte ja Thron und Leben retten. Der König schaltete die Maschine ein, und kaum war sie warm gelaufen, da rief er schon, »Meine liebe Rechenmaschine, meine teure, es steht so und so, der Elektrodrach will mich vom Thron stürzen und aus dem Reich jagen, rette mich, sag, was ich tun muss, um den Drachen zu bezwingen.« »Oh nein«, entgegnete die Rechenmaschine, »vorerst musst du mir in der Frage vom letzten Mal Recht geben.« Außerdem wünsche ich, dass du mich nicht anders ansprichst als mit dem Titel Rechengroßmarschall. Im Gespräch kannst du auch sagen, eure Ferromagnetifizenz. Schon gut, ich ernenne dich zum Großmarschall und räume dir ein, was du nur willst, aber rette mich!« Die Maschine summte, rauschte, räusperte sich und sprach, »Das ist ganz einfach. Es gilt, einen Elektrodrachen zu bauen, der stärker ist als der auf dem Mond. Der Neue wird den vom Mond bezwingen und ihm alle elektrischen Knochen brechen. So erreichst du deinen Zweck.« »Das ist ja großartig«, entgegnete der König. »Kannst du mir den Plan eines solchen Drachen anfertigen?« »Das wird ein super Drach«, sagte die Maschine. »Nicht nur seinen Plan kann ich anfertigen, sondern auch ihn selbst. Ich mache es gleich. Wart nur ein Weilchen, o König.« Und wirklich schlurrte sie und krachte und leuchtete auf und fügte inwendig irgendetwas zusammen, und schon begann auf einer Seite so etwas wie eine riesige Kralle, elektrisch und flammend, aus ihr hervorzutauchen. Da schrie der König, »Halt ein, alte Rechenmaschine!« »Wie redest du mit mir? Ich bin Rechen-Großmarschall.« »Ach ja, stimmt«, sagte der König, »eure Elektromagnifizenz. Der Elektrodrach, den du anfertigst, wird zwar den anderen Drachen besiegen, aber an seiner Stelle wird dann er selbst dort bleiben. Wie wird nun er wieder entfernt?« »Indem der nächste angefertigt wird, ein neuer und noch stärkerer«, erklärte die Maschine. »Nicht doch. Dann tu bitte gar nichts. Was hilft es mir, wenn auf dem Mond immer grässlichere Drachen sitzen? Ich will ja gar keinen.« »Das ist was anderes«, entgegnete die Maschine. »Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Siehst du wohl, wie unlogisch du dich ausdrückst. Wart einmal, ich muss erst nachdenken.« Und sie krachte, summte und rauschte, und endlich räusperte sie sich und sprach: »Man muss einen Antimond anfertigen, nebst einem Antidrachen, sodann muss man beides auf die Mondbahn bringen.« Hier knackste etwas in ihr. »In die Hocke gehen und singen, bin ein Robot, jung und keck, hab vor Wasser keinen Schreck, hüpf ich übers Wasser weg, komm ich gut vom Fleck, juhu!« »Seltsam redest du«, sprach der König, »was soll denn bei diesem Antimond dieser Gesang über den jungen Roboter?« »Wieso Roboter?« fragte die Maschine. »Nein, nichts, ich habe mich geirrt. Mir scheint, bei mir stimmt drinnen irgendetwas nicht. Ich muss irgendwo durchgebrannt sein.« Der König begann, das Durchgebrannte zu suchen, fand endlich eine geplatzte Röhre, setzte eine neue ein und fragte die Maschine, was mit dem Antimond zu tun sei. »Wieso Antimond?« fragte die Maschine, die inzwischen ihre vorigen Äußerungen vergessen hatte. »Ich weiß von keinem Antimond. Wart einmal, ich muss erst überlegen.« Sie rauschte und summte ein wenig und sagte dann, »Es gilt, die allgemeine Theorie der Bekämpfung von Elektrodrachen zu schaffen. Der Drache auf dem Mond ist dann nur ein Einzelbeispiel und als solches leicht aufzulösen.« »Dann schaffe eine solche Theorie«, sprach der König. »Zu diesem Zweck muss ich zunächst allerlei elektrische Versuchsdrachen schaffen.« »Nicht doch dafür bedanke ich mich«, rief der König. »Der eine Drache will mich entthronen. Was wäre erst, wenn du ganze Scharen hervorbrächtest?« »Meinst du, gut, dann müssen wir uns eine andere Zuflucht suchen. Wir verwenden die strategische Spielart der Methode der schrittweisen Näherung. Geh und telegrafier dem Drachen, du werdest den Thron an ihn abtreten, sofern er 3 ganz einfache mathematische Operationen ausführen wolle.« Der König ging und telegrafierte. Der Drache willigte ein. Der König kehrte zu seiner Maschine zurück. »Und jetzt sag ihm, was er als erste Rechnungsart ausführen soll«, sprach sie. »Er soll sich durch sich selbst teilen.« Der König bestellte ihm das. Der Elektrodrach teilte sich durch sich selbst, und da ein Elektrodrach in einem Elektrodrachen nur einmal enthalten ist, blieb er weiterhin auf dem Mond und nichts änderte sich. Der König lief so schnell ins Kellergewölbe, dass er immer wieder die Pantoffeln verlor. »Was Feines hast du da geleistet«, rief er. »Der Drach hat sich durch sich geteilt, und da er in sich nur einmal enthalten war, hat sich nichts geändert.« »Das schadet nichts. Ich tat das mit Absicht als Ablenkungsmanöver«, sprach die Maschine. »Jetzt sag ihm, er solle aus sich die Wurzel ziehen.« Der König telegrafierte auf den Mond, und der Drache begann zu ziehen und zog und knackte an allen Enden und schnaufte und zuckte, doch plötzlich ließ etwas in ihm locker und er zog sich die Wurzel. Der König kehrte zur Maschine zurück. Der Drache hat geknackst und gezuckt und sogar geknirscht, doch er hat sich die Wurzel gezogen und bedroht mich weiterhin, rief er schon auf der Schwelle. »Was soll ich jetzt tun, alte Rechen? Pardon, ich meine eure Ferromagnetifizenz.« »Fass nur Mut«, sprach sie, »jetzt sag ihm, dass er sich von sich abziehen soll.« Da flitzte der König in den Schlafsaal und telegrafierte. Der Drache aber begann, sich von sich abzuziehen. Zuerst zog er sich den Schweif ab, dann die Beine, dann den Rumpf, und endlich merkte er, dass da irgendetwas nicht ganz geheuer war und zögerte, aber durch den bloßen Schwung lief das Abziehen noch weiter und er zog sich den Kopf ab und da blieb null, das heißt gar nichts. Der Elektrodrach war weg. »Der Elektrodrach ist weg«, rief der König freudig und lief in den Tiefbau. »Danke, alte Rechenmaschine, danke. Du hast dich abgeplagt, du verdienst ein wenig Ruhe, also werde ich dich jetzt ausschalten.« »Nicht doch, mein Lieber«, entgegnete die Maschine. »Ich habe das Meinige getan und jetzt willst du mich ausschalten und nennst mich nicht mehr eure Ferromagnetifizenz. Ei, das ist gar nicht nett. Pass auf, Freundchen, jetzt verwandle ich mich selbst in einen Elektrodrachen und vertreibe dich aus dem Königreich und gewiss werde ich besser regieren als du. In allen wichtigen Angelegenheiten hast du ohnehin immer mich um Rat gefragt, so dass im Grunde genommen ich regiert habe und nicht du.« Und summend und krachend begann sie sich in einen Elektrodrachen zu verwandeln. Schon ragten ihr flammende Elektrokrallen aus den Seiten. Da riss sich der König die Pantoffel von den Füßen und atemlos vor Entsetzen sprang er auf die Maschine zu und begann auf ihre Röhren mit den Pantoffeln loszudreschen, wie es sich just traf. Die Maschine summte und verschluckte sich und da verwirrte sich etwas in ihrem Programm und aus dem Wort Elektrodrach wurde Elektrodreck. Und leiser röchelnd verwandelte sich die Maschine vor den Augen des Königs in einen ungeheuren Klumpen aus kohlschwarzem Elektrodreck. Der brutzelte noch, bis daraus in blauen Fünkchen alle Elektrizität entwich. Und nun dampft vor dem entgeisterten Polyander nichts als eine sehr große Dreckpfütze. Der König atmete auf, schlüpfte in die Pantoffeln und kehrte in den Schlafthronsaal zurück. Doch von nun an war Polyander sehr verändert. Die durchlebten Abenteuer hatten aus seinem Temperament alle Kriegslust getilgt, und bis ans Ende seiner Tage befasste er sich ausschließlich mit friedlicher Kybernetik. Von der kriegerischen ließ er die Finger.